Zweiter Teil: Die arische Wirtschaftsordnung. Der jüdische Geist ist da. In Hunderttausenden rastlos tätiger, beweglicher Gehirne ist er über die Welt ergossen, deren nimmermüde spekulative Begabung immer weiter und weiter wirkt, alles arische Schaffen zu mechanisieren, indes die Organisation des beweglichen Geistes sich wie ineinander und auseinander quellende Quecksilberkugeln über die zur Ebene gewordene arische Unterschichte entfaltet. Nun aber erwacht der arische Geist in allerletzter Stunde, will sich die unverstörte Pyramidengestalt so des Einzelnen wie des Staatsgebildes zurückerobern und hat nun die Organisierung der eigenen Art zu betreiben, die nur durch eine völlige Mechanisierung alles dessen erzielt werden kann, was in einer geordneten Wirtschaft an Beweglichkeit nötig ist. Diese Mechanisierung ist kein Unrecht an einer berechtigten Veranlagung begangen, sondern einfach die Voraussetzung zum Gedeihen und Erblühen der eigensten Art. Diese Mechanisierung vernichtet den Geist der Beweglichkeit keineswegs. Sie weist ihm nur jene untergeordnete Stellung an, die Voraussetzung zum Leben des arischen Menschentums bildet. Ein unerbittliches Entweder-Oder richtet sich hier vor uns auf, das dem Juden bis heute ganz anders bewusst und klar vor Augen steht als dem langsamer fassenden und vor allen Beweglichkeitspraktiken fassungslosen Arier. Schon Lagarde hat erkannt, dass nur wenn der Deutsche stark und selbstherrlich genug ist, seine Art auch im Wirtschaftlichen gesetzgeberisch durchzusetzen, das Judentum überwunden werden könne. Dass er hinter der Art des Juden nicht die Religion und das fanatische Streben nach der Weltherrschaft erkannte, das ist der Tribut an die damalige Zeit, da eben Zions Ziel außer den Eingeweihten und Wissenden niemanden sichtbar sein konnte. Wenn er aber sagt, die nächsten Pflichten deutscher Politik, die Juden aber werden von sich selbst erlöst, auf gleiche Stufe mit ihren Wirten gestellt und dadurch gezwungen sein zu leben und zu verdienen wie diese, und der Hoffnung Ausdruck gibt, sie würden derart zu wirklichen Deutschen werden, so hat er fürs Erste seinen Deutschen viel zu viel Tatkraft und Bewusstheit, namentlich im Wirtschaftlichen, zugemutet, andererseits aber ganz missachtet, dass gerade der Kern der Judenschaft, selbst wenn dadurch der ewige Hass der Völker verschwände, eine derartige Unterordnung unter arische Wirtschaft gar niemals wollte, ja allen Hass und alle Unterdrückung nur als die Übergangsstadien zum einstigen Siege mit Fassung und Zähigkeit ertrug, nie ein Nachlassen dieses Hasses durch Unterordnung unter arische Gestaltung ersehnte, sondern vielmehr mit allen Mitteln der Schlauheit, Falschheit und Verstellung dafür Sorge trug, dass das geheime Ziel dem Arier so lange verborgen bliebe, bis die unverlierbar erreichte Weltherrschaft ein Lüften der Maske gestatten würde, allerdings auch dann mit der zur Schau gestellten Komödie der allgemeinen Beglückung. Diese Maskenlüftung und diese Komödie stehen nun unmittelbar bevor. Wie wir es schon in unserem Entweder-Oder-Buche zu schildern wussten, ist dies die Verwandlung des Welträubers in den Weltgendarmen, der seinen Schutzbefohlenen vorgaukelt, nunmehr für das allgemeine Wohl und die allgemeine Sicherheit zu sorgen, dabei aber als selbstverständliche Voraussetzung seine Oberhoheit als das Gegebene hinstellt. Also wir sehen, gutwillig wird der Jude heute weniger denn je gestatten, dass der Arier ihm sich selbst abgewöhne. Und tausendmal lieber ist dem Geheimbündler der ingrimmigste Antisemitismus als jene starke Liebe, die da nicht nötig hat zu hassen, weil sie stark genug ist, das nötige Gute zu schaffen, dadurch das Hassenswerte geradezu automatisch vernichtend. Jene große, erhabene, schöpferische Liebe aber, die Liebe zum Arier ist es, vor deren schöpferischen Flammen Zion zittert wie vor nichts anderem auf der Welt. Es ist die Wiederkunft des Heilands Schöpfermenschen, der wohl mit Jesus weiß, dass nur in uns jegliches Himmelreich sein kann, doch aber auch erkannt hat, dass hier auf Erden eine Ordnung herrschen müsse, geeignet, jene Menschen gedeihen zu lassen, die eben jenes Himmelreiches in uns fähig sind, wohingegen Zion eben diesem Menschentypus Tod und Vernichtung geschworen hat, als dem ewigen Widerpart seines Herrscherwollens. dass aber auch unter den Juden es Menschen geben könnte, die eine Neugestaltung ersehnen möchten, die derart erlösend wäre, dass der Hass aus dem einfachen Grunde erstürbe, weil dann das Hassenswerte selbst dahinschwände, wie der Fisch in der Luft, das wollen wir nicht als Möglichkeit von der Hand weisen. So aber wird es sich zeigen, ob der Hass gegen den Erzfeind bis zu seiner Vernichtung führen muss oder aber ob Lagardes Hoffnung erfüllbar ist, dass der fassende Geist den Beweglichen durch Zerstörung all jener ihn zerstörenden Möglichkeiten gleichsam von sich selber erlöse. Das erst wäre das wahre erlösende Ende des ewigen Juden, welcher Tod das Leben der arischen Menschheit für alle Zukunft verbürgte. Das furchtbare Leid des Verneintseins aber, dessen ungeheuerliche Tragweite der geradezu seelenblinde Arier niemals bedacht und dessen Folgen er demnach auch niemals zu verhindern versucht hat, es verschwände aus der Welt, dieweil das durch Gesetze und feststehende Regelung vereinte, die so schmerzvolle Beleidigung des im täglichen Umgange verneinten Einzelmenschen völlig überflüssig machen würde. Ich brauche aber nicht mehr den Juden zu hassen und den einzelnen Vertreter der Rasse durch die Äußerungen dieses Hasses tödlich zu beleidigen, wenn das Judentum mit allen seinen lebenszerstörenden Auswirkungen für alle Zeiten unmöglich gemacht worden ist. Hier also haben wir jene, den unschöpferischen, so schwer begreifliche Vereinigung von Schwert und Liebe, von schöpferischem Hassen und darauf folgender liebender Welterneuerung. So wollen wir denn zusehen, wie diese Tat der Erneuerung aussehen müsste, die solch welterlösende Früchte trüge.